What's up? So what's up? Herzlich willkommen zu What's Up, eurer gepflegten Dosis Popkultur hier auf nonpg.de. Ich bin der Chris und im Studio mit mir natürlich der Ricky. Hallo. Ja, hier ist er, der Ricky aus dem wunderschönen sonnigen Stuttgart. Oder wie wir sagen, das war übrigens nicht der von mir angekündigte Witz, aber ich habe jetzt nichts gefunden. Du hast doch auch gedacht, dass ich einen wunderschönen sage, oder? Ich habe ein bisschen drauf spekuliert, dass du hier, ja, sozusagen... Ja, das ist Doppelmeter-Intelligenz, die ich da versprüht habe. Wir sagen auch nicht, von wem wir reden. Das muss man schon... Ich glaube, die meisten wissen es. Wenn man sagt, einen wunderschönen, werden die meisten sofort wissen, wen wir meinen. Das ist so wie, herzlich willkommen zu den Tageshimmel. Da weiß auch jeder, ist Jan Hofer gemeint, das weiß auch jeder. Und einen wunderschönen, da weiß auch jeder, wer gemeint ist. Das Flasche leer von YouTube sozusagen. Jeder weiß Bescheid. Stimmt, es ist schon, ja, mit den heutigen Medien ist es einfach unglaublich, wie sowas durch die Decke gehen kann. In wenigen Minuten, muss man ja sagen. Ich habe heute eine Stunde, über anderthalb Stunden Odin-Videos geguckt. Du bist ja, Odinator bist du, absolut. Ich bin der Odinator. Ja, das kann man nicht anders sagen, ein Odi-Holiker. Ja, nee, ich bin absolut ein Odi-Holik. Und, ich habe dann am Ende habe ich einen Rant, 47, ich habe es nicht ganz gesehen, weil unsere Sendung uns da an die Quere kam oder mir da an die Quere kam. 47 Minuten, das Video heißt, Odin regt sich auf über die Telekom. Das ist aber ein schöner Titel. Da habe ich natürlich gleich an dich gedacht, der sich da auch gerne mal über Kabel BW aufregt. Nur, wenn es der Odin macht, hat es natürlich auch einen Impact. Apropos die Telekom, da muss ich ja gleich mal zu Beginn eine interessante Story erzählen. Ich habe ja früher ein iPad gehabt und ich habe das iPad immer noch, aber auch mit Telekom-Vertrag. Und da hatte ich so einen 3 Gigabyte Datentarif mit dazu. Und ich habe dann praktisch über das iPad immer auf mein iPhone rüber getethert oder das iPhone hat sich da halt ein paar Bits und Bytes runtergesaugt. Ja. So, deswegen habe ich bei meinem iPhone nur 750 MB gehabt an Datenvolumen. Jetzt ist mein iPad-Vertrag ausgelaufen und dann fehlen mir ja 3 Gigabyte. Ist ein Problem. Ja. Habe ich mir gedacht, okay, ich kann mich so weit runterschrauben, dass ich bei 1 Gigabyte lande und Podcasts dann immer schon morgens hier zu Hause im heimischen WLAN runterlade und auf YouTube-Videos verzichte, dann komme ich mit 1 Gigabyte vielleicht gerade so hin. Also habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mal, was die Telekom da so bietet. Und habe so ein bisschen gestöbert und habe dann auch endlich was gefunden. Es gibt nämlich einen Datentarif, 1 Gigabyte heißt der auch oder so. Da habe ich mir gedacht, hey, das ist genau das, was ich suche für 10 Euro. Das klingt nach einem Schnäpple. Für mich ist ein Schnäpple. So. Ja. Und dann wollte ich diesen Tarif buchen und normal lese ich echt nicht das Kleingedruckte. Ich klicke drauf und dann ist es bestellt. Ich bin so ein Typ. Wer hat, der hat. Aber in dem Fall habe ich noch mal ganz kurz nachgelesen und musste feststellen, dass die Telekom mir da für 10 Euro nicht 1 Gigabyte verkaufen wollte, sondern meinen aktuellen Tarif um 250 MB auf 1 Gigabyte aufstocken wollte. Ja, schlaue Telekom-Kunden wissen natürlich, dass man diesen Speed-on-Boost oder wie sich das nennt, wenn die Daten aufgebraucht sind, kann man ja immer so nachbuchen. Und das kostet 4,95 für 250 MB. Und hier gibt's aber das unglaubliche Angebot, dass man 10 Euro bezahlt für dieselbe Menge an Datenmenge. Das ist also so nur bei der Telekom zu finden. Und an der Stelle möchte ich mich da auch nochmal bedanken, dass man als Telekom-Kunde so viele Möglichkeiten hat, seinen Tarif zu erweitern. Verteuern. Ja. Und auch nur die Telekom, glaube ich, kommt damit durch mit dieser Tour. Habe ich auch direkt abgeschlossen. Ja, logisch. Es hörte sich ja auch für mich auch per se nach einem guten Deal an. Deswegen könnte es gut sein, dass es demnächst hier auf diesem Kanal NonPG bei YouTube ein Video gibt. Ricky regt sich auf über die Telekom, auch genauso in der Grammatik. Ja. Aber du musst auch ab und zu mal den Kabel sagen. Das sowieso. Heute bin ich übrigens mit dem Fahrrad 35 Kilometer gefahren. Ja. Und das hat meinem Körper wirklich, also schwer zugesetzt, muss man sagen. Es hat, mein ganzes Körpergefühl ist durcheinander geraten. Ich selber bin völlig durcheinander geraten, bin nach Hause gekommen und habe dann erstmal richtig schön Durchmarsch gehabt. Also, da war mein Körper einfach überfordert mit so einer 35-Kilometer-Tour. Danach bin ich ins Freibad gegangen und habe da 20-Jährigen auf den Arsch geguckt und dann ging es wieder. Dann ging es wieder. Ja. Ich bin heute gejoggt. Ich jogge nur noch 8 Kilometer. Mehr jogge ich nicht mehr, da habe ich die Zeit nicht mehr für. Und ich erhöhe einfach das Tempo. Ich laufe da nicht weiter. Ich laufe nicht weiter. Ich laufe einfach schneller. Das wäre jetzt auch mein, das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, dass du doch versuchst, 15 Kilometer zu joggen, aber in der nur Zeit schneller zu laufen. Ja. Dann muss ich noch. Mein Progress ist natürlich, dass ich einfach diese 8 Kilometer immer schneller laufe, bis ich mich selbst überhole. Du kannst, ich könnte mir vorstellen, dass du spätestens nächstes Jahr um diese Zeit eigentlich in die Zeit zurückreisen kannst, durchs Joggen. Ich denke auch. Ja, du durchbrichst das Raum-Zeit-Kontinuum. Das schaffst du. Absolut. Übrigens, großartige Geschichte heute Nacht, fand ja UFC Hollywood, Florida statt. Und unser Kumpel Joel Romero, wir nennen ihn nur den Buchsenkacker. Die Kackbuchse, wollte ich nämlich auch sagen. Hat mal wieder einen vom Stapel gelassen, nachdem er Lyoto Machida besiegt hat. Hast du schon richtig gesagt. Ja, pass auf. Und zwar hat er sich das Mikrofon geschnappt und hat gefragt, Amerika, was ist nur mit euch los? Was seid ihr nur für ein Land geworden? Und damit hat er sich auf die Legalisierung der Homo-Ehen... Nein! hat er sich da zugeäußert, wie er das so findet. Ich kann gar nicht mehr auf Twitter oder so gehen. Ich hasse diese ganzen Moralwichser, die sich da auch so einen Regenbogen-Account machen. Das ist ja, seid ihr, sollen wir das sagen, dass ihr jetzt alle schwul oder lesbisch seid oder was? Oder wollt ihr einfach nur der Welt zeigen, wie weltoffen und smart ihr seid, dass ihr euer Profilbild in Regenbogenfarben erstrahlen lassen könnt? Was soll die Scheiße? Ich finde es super mit der Legalisierung des Marihuanas oder worum es da geht. Aber dass man das da jetzt so zeigen muss, hier, guck mal, schaut her, so weltoffen bin ich hier, schwul und Lesben, top, tip, top und so, oh, das geht mir tierisch auf den Nerven. Das ist ja so ähnlich wie damals, als zum Beispiel da das Flugzeug ins Gebirge rein gekracht ist, dass dann alle diese Schleife hatten mit der Flugnummer und so. Ich finde es schon gut, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass es da immer noch Probleme gibt. Ich meine, ich denke mal, bei dir im Umfeld, jetzt mal ganz ehrlich, ist es auch nicht so, dass es völlig normal ist. Also für uns mag das ganz normal sein, aber wenn ich jetzt mit, weiß ich nicht, Verwandten rede oder so, die sagen dann halt sowas wie, ja, mir ist es egal, solange es mich nicht betrifft, aber man weiß ganz genau, wenn jetzt die Tochter oder der Sohn um die Ecke kommen würde, dann würde das schon noch für, für Gesprächsstoff sorgen, sage ich jetzt mal so. Und ich meine, wir hatten das mal in einer alten Mietwohnung, dass dann ein schwules Pärchen nebenan eingezogen ist. Ja. Ey, da geht's rund, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So viel wie damals habe ich noch nie mit Nachbarn kommuniziert wie zu dieser Zeit. Und keiner hat ein gutes Haar an denen gelassen. Selbst Leute in unserem Alter, die eigentlich damit überhaupt kein Problem mehr haben dürften. Und es ist einfach hier noch nicht angekommen gesellschaftlich. Deswegen, prinzipiell finde ich das gut, dass man darauf aufmerksam macht, aber bei manchen oder bei vielen kommt es mir halt wirklich so vor, als ob es wirklich, also so ein, ja, ich werde halt auch dabei sein bei dieser Internetwelle. So ist es auch. Ja, und das kotzt mich dann wiederum an. Ja, klar. Deswegen habe ich es auch gemacht. Schön, finde ich gut. Ja. Ich habe mir so einen Pony mit so einem Regenbogenschwanz habe ich mir als Avatar jetzt gemacht. Aber das hier den Kopf vom Pony habe ich ausgetauscht mit meinem Kopf. Sieht super aus. Ja, schön. Ich habe jetzt als Twitter-Profilbild, das ist übrigens das Highlight von diesem Poltergeist 2015 Remake-Katastrophenfilm mit Sam Rockwell, toller Schauspieler, aber Drecksfilm. Das Highlight in diesem ganzen Film war von dem einen Mädchen, das hatte ein Plüschtier und das war ein Schweinhorn. Schweinhorn, das ist aber Schweinhorn. Ja, fand ich auch super. Das gibt's auch bei Amazon, aber ist ganz schön teuer. Was kostet ein Schweinhorn? So 34 Euro, so ein kleines. Oh, okay. Ja. Naja. Aber das war mein Highlight von diesem Film. Wollen wir eigentlich mal so ein bisschen über unsere erlebten Sachen flanieren, schwadronieren? Ja, hau raus. Wie du ja schon angedeutet hast, hast du Filme geguckt. Ich habe Filme geguckt, noch und nöcher. Ich habe gestern Nacht habe ich sogar noch Selma geguckt. Ja, guter Film. Martin Luther, ja, guter Stoff, schlechter Film, würde ich ja sagen. Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber man hört eigentlich nur Gutes über den Film, oder? Ja, hat 7,4 bei IMDb, habe ich dann auch geguckt. Ich war dann sehr enttäuscht. Ich fand ihn ein bisschen langweilig. Ich meine, Das ist ja mehr Charisma als Martin Luther King, kann man ja fast nicht kriegen. Außer natürlich heute dieses The Rock-Video, was wir da gesehen haben aus Boston, Boston Mass. Und das Odin-Video. Alle Odin-Videos, ja. Ein wunderschön. Ja, ich fand nicht ganz so stark. Aber ich habe, wie gesagt, schon diesen Poltergeist-Film gesehen und diesen neuen. Und das war einfach eine Frechheit. Das war einfach eine Frechheit. Aber es gibt, glaube ich, auch gar keine guten Horrorfilme mehr. Ja, schwierig. Also ich kann mal dazu sagen, ich habe Poltergeist natürlich nicht gesehen. Und ich das Original aber, oder? Nein, auch nicht gesehen. Ja, ich bin eigentlich nie auf Horrorfilme so richtig abgefahren. Also bei mir funktioniert das auch oft nicht so richtig. Interessanterweise gab es in der jüngsten Vergangenheit nur eine Horrorfilmserie, muss man ja immer gleich dazu sagen. Es gibt ja nicht mehr nur den Horrorfilm. Es muss ja immer gleich dann 72 Fortsetzungen geben. Und das war hier Paranormal Activities. Genau, so. Den ersten beiden fand ich super. Ich habe nur zwei gesehen. Ich weiß nicht, ob es der erste und der zweite oder der erste und der dritte war. Keine Ahnung. Aber der erste, der hat mich richtig umgehauen. Und achso, und dann war noch, wie hieß der nochmal, den ich dir auch empfohlen habe mit Liv Taylor? The Strangers? The Strangers, den fand ich auch gut. Ja, ja. War am Ende aber so ein relativ normaler Home-Invasion-Film, aber ein guter Home-Invasion-Film. Ja, also sowas gefällt mir, aber sowas wie Poltergeist und so, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Ja, von Paranormal Activity kommt ja jetzt auch ein neuer. Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt, muss ich sagen. Ich bin noch nicht so gehypt, weil man merkt natürlich, auf was es abzielt. Es geht wieder nur um die Schocker und die Geschichte rückt immer mehr in den Hintergrund. Mhm. Und beim ersten wird auch immer. Ja. Ja, und beim ersten fand ich, hat die Mischung einfach so ein bisschen besser gepasst. Und ja, wenn es nur noch darum geht, dass ein Soundeffekt kommt und irgendwas vor meinen Augen rumblitzt, dann, ja weiß ich nicht, kann ich wirklich auch Odin-Videos gucken. Ja. Das finde ich ein bisschen schwach von dir, dass du da die Odin-Videos immer so als negative Referenz herziehst. Nein, überhaupt nicht. Ich habe dir ja gerade gesagt, dass Paranormal Activity einer meiner Lieblingsfilme war. Und von daher ist das für mich keine negative Referenz, sondern genau das Gegenteil. Dann habe ich, wirklich, den haben wir beide gesehen und jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich weiß nicht, wer ihn geiler fand, du oder ich, den Mad Max Fury Road. Ach so, okay, den erst. Ich dachte, jetzt kommt die Katastrophe. Ja, also für mich ist das ein 9 von 10 Film. 9 von 10 Sternen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also Mad Max ist halt durchweg, ich weiß nicht, ich überlege die ganze Zeit eine Analogie. Das kommt mir vor wie, weiß ich nicht, was gab's denn für ähnliche Filme? Also im Endeffekt ist das wie die alten Mad Max, nur auf Steroide oder so. Also genau, ich hab bei meinem Twitter-Fazit habe ich geschrieben, das Burning Man Festival of Ecstasy. Unglaublich. Also der Film geht halt total ab. Ich habe den ja in 3D gesehen, mit 3D-Brille in der zweiten Reihe. Und ich habe noch nie das Problem gehabt, dass mir bei 3D-Filmen schlecht wurde. Bei dem wurde mir schlecht. Das erste Mal, seitdem ich 3D-Filme gucke. Und das ist jetzt auch schon 2 Jahre. Ich fand den hervorragend. Tom Hardy fand ich klasse. Ich habe so ein bisschen am Anfang, als ich das mitbekommen habe, dass Tom Hardy den Vogel da spielt, war ich mir nicht ganz sicher, ob es die richtige Besetzung ist, wenn ich ehrlich bin. Weil Tom Hardy ist, ich habe zwar noch nicht so einen richtig schlechten Film von ihm gesehen, aber kennst du das auch, dass dann so... Doch, ich habe einen gesehen. Welchen? Dark Knight Rises. Ah, stimmt, da hat er ja mitgemacht. So ein Drecksscheiß, ja. Warrior fanden viele gut, sag ich dazu. Ich fand ihn nicht so super. Das gibt's doch nicht, ich fand den super. Ja, ich find's merkwürdig, dass du den super findest, weil du ja auch viel UFC geguckt hast. Ja. Und die Kampfszenen und so, das ist, aber egal, ich damit kann ich leben. Es gibt schlechtere Kampffilme als Warrior. Engel, ne? Absolut. So, und ich war ein bisschen skeptisch, ob Tom Hardy hier der Richtige ist, weil, ja, ich weiß nicht, ich hätte da irgendwie gern ein unverbrauchtes Gesicht, sage ich jetzt mal, gesehen, aber Tom Hardy war absolut der Richtige. Ich fand den hervorragend in der Rolle und Charlize Theron auch super. Ja. Also, das muss man auch nochmal sagen. Und die ganzen Antagonisten auch. So geil ausgewählt und sich so viel Mühe gegeben mit den Masken und alles. Die Autos, es gibt an dem Film für mich nichts Negatives. Es gibt für mich einen negativen Aspekt, das ist jetzt schon ein heftiger Spoiler. Also sie fahren ja von A nach B und dann von B wieder nach A. Ja. Und das geht halt relativ zügig so. Da kommen sie ja durch diese Matschregion, kämpfen sich da durch und durch sonst welche Szenarien und auf dem Weg zurück spielt das alles keine Rolle. Da sind sie auf einmal relativ schnell wieder zu Hause. Ich verstehe, was du meinst, aber man muss es natürlich von der Seite betrachten, dass dann ja auch, es fehlen die Gegner in dem Fall ja dann. Also, weißt du, da werden sie ja dann nicht mehr so gejagt wie zuvor. Ja. Und vielleicht vereinfacht das dann auch den Rückweg. Es gibt ja dann nochmal so ein Aufeinandertreffen in diesem Bergmassiv da gegen die Motorradfahrer, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was die für Namen haben, die Vögel. Aber ich sag mal so, ich find's besser so, als wie wenn sie jetzt den Rückweg dann auch noch irgendwie noch beschwerlicher gemacht hätten. Naja, was heißt beschwerlich? Man hätte es ja anreißen können, weil George Miller, finde ich, hat den Film, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der größte Intelligenzbolzen ist, der Film, sehr smart gemacht. Er hat wenig Fragen offen gelassen und auch wenig unerklärte Szenen gehabt, so. So, kannst du dich an die Stelle erinnern, als sie ihren fetten LKW da an diesem Baum gewickelt haben und rausgezogen? Ja. Selbst da hat er sich noch die Zeit genommen oder den Aufwand nicht nehmen lassen, dass Tom Hardy noch schnell die Kette wieder abgemacht hat und wieder zurückgeworfen hat. So, weil bei den meisten Filmen wahrscheinlich hätten wir einfach einen Schnitt gemacht und wären weitergefahren. So. Aber das hat dieser George Miller, der Regisseur, einfach super gut gemacht. Und audiovisuell das Beste, ja, seit The Raid 2 vielleicht. Also ja, so was Geiles. Auch diese Kampfszene. Das müssen ja gar nicht diese absurden Autogefechte sein, sondern auch diese Kampfszene zwischen ihm und Charlie Theron direkt am Anfang. Ja. Die war so geil gemacht. Das und was auch für mich ein absolutes Highlight war, weil du ja den Sound angesprochen hast, jedes Mal der Typ auf dem Truck mit der E-Gitarre vorne. Also das ist halt so geil inszeniert gewesen. Ja. Wir haben uns angeguckt im Kino und du denkst so, Alter, aber irgendwann ist es ist einfach nur cool und einfach geil. Du denkst natürlich, wenn du diesen Typen mit der E-Gitarre siehst, das ist wirklich too much. Aber dasselbe, es passt in diesem Film. Ja, aber dasselbe hat Lillian auch gesagt und hat sie gedacht, das ist ja jetzt auch Quatsch. Und da habe ich mir gedacht, da hast du einfach zu viele Gehirnzellen für diesen Film. Das ist einfach ganz, das ist dein Problem. Aber ich habe ihr das dann so erklärt, ja früher in Gettysburg oder so, der Schlacht um Gettysburg gab's auch Antrommler. Weißt du, die vorweggegangen sind und mit Trommeln den Takt angegeben haben. Und da habe ich gesagt, das ist halt einfach in der Apokalypse, ist das der Antrommler. Da gab es halt nur mal E-Gitarren. Und dann hat sie gesagt, okay. Ja, also ich fand den Film von A bis Z brillant. Also ganz toll. Und das ist ja als Trilogie ausgelegt, ne? Ist es, ja. Okay, ja, weiß ich nicht. Diese Remakes jetzt auch. Ich habe keinen Schiss vor dem zweiten. Ja, ich... Du kannst natürlich... Das ist ein altes Lied, aber Fortsetzungen und so, das geht mir schon ein bisschen auf die Nüsse. Ich hasse das, dass auch alles immer künstlich in die Länge gezogen wird, wie beim Hobbit oder so. Mhm. Und jetzt geht das ja auch los. Früher gab es drei Teile, jetzt muss der dritte dann auch immer nochmal geteilt werden und so. Das geht mir so auf die Nüsse. Das letzte Buch wird ja oft in zwei Teile geteilt, damit man dann nochmal doppelte Kohle rausziehen kann. Wie bei den Tributen von Panem und bei Potter. Und ich glaube, es ist auch bei diesen Divergent-Dingern. Da ist das letzte Buch nochmal halbiert. Das ist halt unnötig manchmal. Und ich denke mir jetzt hier bei Mad Max, okay, natürlich werde ich mir den zweiten angucken. Von daher funktioniert der zweite Teil zwar schon, aber... Ja. Es gibt halt diese alte Regel, die oft stimmt, nicht immer, aber meistens ist es halt so, dass nichts den ersten toppt. Ja, es ist selten der Fall, dass die Fortsetzungen besser sind als der erste Teil. Ja, es gibt natürlich wie immer diese Klugscheißerlösung wie Star Wars oder das Imperium steckt zurück, der Pate 2. Ja, Terminator, es gibt diese wenigen Fälle, aber das sind dann meistens halt auch immer wirkliche... Tinkerbell ist der zweite auch wesentlich stärker als der erste. Ja, Ostwind hat auch abgeräumt. Ostwind 2 auch, also gerade von der Metaebene viel tiefer als der erste Ostwind, da hat das Pferd auch nicht so einen starken Charakter gehabt, wie im zweiten dann. Und diesmal haben sie die Mähne, ich würde fast schon sagen, genailed. Also das war wirklich großartig. Die haben großartig. Die Mähne genailed, absolut. Nee, also, aber Fazit zu Mad Max ist, ich gebe dir recht, man braucht keine Angst haben vor Teil 2, aber ich bin so zufrieden mit Teil 1, dass ich eigentlich mit zu hohen Erwartungen wahrscheinlich in Teil 2 gehen werde. Weil ich will natürlich mindestens einen genauso guten Film sehen. Das ist natürlich das Problem, also das macht ja glaube ich auch George Miller, von daher geil, ich freue mich auf den zweiten Teil, aber von dem Setting wird es natürlich schwer, ne? Weil es Apokalypse und ich glaube, da kommt nicht mehr viel mehr, so abwechslungsmäßig. Ich meine, sie hatten da diese Matschgeschichte, wie geil auch diese Typen aussahen, die da auf diesen Stelzen durch den Matsch gelatscht sind, ne? Ja, das mit diesem Krähen-Sound dann und dieser düsteren Umgebung und so, es war halt alles immer genauso also du hast dir das angeguckt und hast gesagt, perfekt, besser geht's nicht. So, also und auch Tom Hardy nochmal, absolut brillant, der ruhige, knurrige Typ da, der nicht viel gesagt hat, sondern nur durch seine Mimik und so viel ausgesagt hat, einfach großartig. Für mich, kennst du Locke? Den Film, neben Locke, yeah. Der Film spielt nur im Auto, wie er mit Leuten telefoniert und das hört sich jetzt mega langweilig an, aber es ist ein unglaubliches Atmosphäre-Feuerwerk, das Teil. So ein geiler Film. Und wie heißt der? Bronson. Kennst du Bronson von ihm? Nee, auch nicht. Musst du auch, beide musst du nachholen. Sind für mich von Tom Hardy noch bessere Filme jetzt als Mad Max, weil auch natürlich großartig andere Filme, aber alles in allem, so Mad Max, ey, so ein geiler Film. War bis jetzt der beste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ja, hab ich auch so gesehen. Ja, doch, muss ich sagen. Ja, ganz anders ist es bei mir jetzt beim Film, den wir auch beide gesehen haben. Was kommt denn jetzt? Habe ich jetzt gar nichts notiert. Ich hab notiert. Jurassic Park! Ein wunderschön. Das war ein wunderschön. Jetzt muss ich mal kurz was sagen. Ja. Ihr ganzen Klugscheißer. Ja. Ja. Müsst mal ein bisschen weniger diese hochtrabenden Odin-Videos gucken und einfach mal ein bisschen mehr Street und mehr runterkommen hier. Wir müssen ein bisschen mehr Street werden. Man guckt natürlich Jurassic World nicht, weil man denkt, oh, das ist hier die Speerspitze der Kultur. Nee, ich hab's auch bei Twitter geschrieben und Sci-Fi hat es bestätigt, Jurassic World ist Sharknado mit Budget. Ich guck doch so einen Film, weil ich einfach 120 Minuten absurdeste Scheiße sehen will. Ich hab mich totgedacht, als die Frau, diese, wie hieß die Schauspielerin, ich weiß es jetzt nicht genau, die da auf die Kinder aufpassen sollte, weißt du? Bryce Dallas Howard? Ja, genau. Bryce oder Rice? Wie man spricht, ist egal, hat sie gesagt. Ja, Bryce, genau. Bryce Dallas Howard, als sie dann am Ende vor dem T-Rex mit Stöckelschuhen gelaufen ist. Da kann natürlich der eine sagen, so ein Quatsch, so ein Scheiß. Dann sag ich, das sind Dinos. Dann kann die doch auch, und da ist das Unrealistischste, ein Flugdino, aber da ist das Realistischer noch, dass sie mit Stöckelschuhen da wegrennen. Da denke ich, fasse ich mir den Kopf, wie man sich darüber aufregen kann. Das ist kompletter Klamauk und weiß ich nicht, kann ich nicht in Worte fassen. Ey, regt euch doch nicht über diese Stöckelschuhe auf. Also das ganze Internet ist ja explodiert, weil sie da vor dem T-Rex mit so einer Fackel da vor dem Dino weggerannt ist mit Stöckelschuhen an. Da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch einfach nur. Ja, natürlich ist das Quatsch, aber es ist lustig, ey. Habt doch einfach Spaß mit dem Film. Das hat mich am wenigsten gestört. Ja. Sage ich gleich dazu. Also, ja. Mir hat hauptsächlich. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal da an, wo der Film auch begonnen hat. Dieses Scheißkind, ja, dieser Gray, der Junge von diesen beiden Brüdern, der ging mir schon so auf die Nüsse. Den Typen habe ich nach 20 Minuten gehasst. Als dieser klugscheißende Scheißidiot, der die ganze Zeit da rumsteht und irgendeine Kacke weiß, die keinen Mensch interessiert. Und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt mit diesem Jungen gar keine Beziehung aufbauen, weil ich ihn schon unsympathisch finde. Der geht mir einfach auf den Sack. Ich hasse so klugscheißende Kinder, die da stehen und jeden Dino wissen, wie er heißt und was das dann. Aber das war doch eine Reminiszenz an Vergessene Welt. Ja, ist mir scheißegal. So das finde ich schon. Das ging mir schon auf den Sack. Das ging mir schon tierisch auf den Sack. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich knallt der Zack da diese eine Babysitterin. Das war für mich am Anfang so das Highlight vom Film, weil die sah geil aus und der hat immer zu ihr hingeguckt. Nee, aber Spaß beiseite. Ich fand den Film wirklich schlecht, weil dann wieder diese Liebesnummer da im Vordergrund steht und dann Chris Pratt und die Bryce Dallas Howard da immer miteinander rumschlawenzeln. Das ist ein toller Mann, oder? Ich fand Chris Pratt, das war das Beste an diesem Film. So, und alles andere ging mir einfach nur auf den Sack. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich kann es nur so zusammenfassen. Ich fand da nichts besonders gut. Das CGI war natürlich super, die Dinos sahen toll aus, aber nichts an diesem Film hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich fand's langweilig. Ich bin dann immer wieder so weggenickt und dann wieder aufgewacht, weil der Film mich einfach nicht begeistert hat. Ich bin auch eingeschlafen. War ich so enttäuscht, jetzt muss ich noch sagen, ich war so enttäuscht. Also spätestens seit Focus bin ich, glaube ich, der größte B.D. Wong-Fan. Und der Typ ist so phänomenal und der wird da so verschwendet in diesem Film. Weißt du, der hat sich so gemausert als Schauspieler, finde ich. Also ich habe jetzt nicht so viele Filme mit ihm gesehen, aber die ich mit ihm gesehen habe, und auch Serien habe ich ja mit ihm gesehen, hier Law and Order Jackie, und sowas. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber Law and Order und so, weiß ich, wo er mitgespielt hat, da hat er ja immer mal wieder so Gastauftritte gehabt und so. Also was heißt Gastauftritte? Er hat ja immer so Er ist ja kein ständiger Bestandteil der Serie. Ja. So, auf jeden Fall, da fand ich ihn immer super. Und jetzt hier wird er dann mehr oder weniger so, ja, ist halt eine Randfigur, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich suche die ganze Zeit nach irgendwas, was mir wirklich richtig gut gefallen hat. Der Endkampf hat mir nicht gefallen. Ja. Dieses blöde Dino-Viech da, das ging mir einfach nur alles auf den Sack. Ich habe wirklich Bock gehabt auf diesen Film. Ja. Und ich gehe nicht in diesen Film und denke mir so, ach, das muss alles logisch sein. Okay, das ist mir wichtig. Wie du sagst, ich gehe in einen Dino-Film. Da ist mir das wirklich scheißegal, ob irgendwie da, weiß ich nicht, der eine Dino jetzt als natürlichen Feind eigentlich einen anderen hätte und den gar nicht fressen könnte. Das ist mir alles scheißegal, sowas. Wie du sagst, das sind Dinos und in diese Welt muss man sich dann auch begeben. So. Ja. Aber ja, der Film hat mir insgesamt einfach überhaupt nicht gefallen. Ich habe einen richtigen Hals auf diesen Film. Ja, echt jetzt? Ja, der hat mich so enttäuscht, dieser Film, und ich habe mich drauf gefreut. Es war einer der Filme, auf die ich mich am meisten also für den Sommer gefreut habe. Und ich bin da raus und habe gedacht, das gibt's echt nicht. So ein Dreck. Ja, kann ich nur so sagen. Vielleicht bin ich mit zu hohen Erwartungen reingegangen. Kennst du vielleicht das? Ja. Und dass er dann vielleicht nicht so schlecht ist, wie er mir vorkam. Aber ich habe auch Melli war mit dabei. Ich habe auch Melli gefragt. Mhm. Die hat auch gesagt, nee, das hat mir nicht gefallen. Und die hat sich auch tierisch auf diesen Film gefreut. Und sie geht selten ins Kino. Also das, ich habe ihm immerhin noch 6 Sterne gegeben von 10 bei IMDb. Ja, weil er handwerklich, glaube ich, wie man so schön sagt, dann immer noch gut gemacht war. Da hat er mich weggeblasen, ja, wie die Viecher aussehen und so, klar. Wie die Viecher aussehen, wie das alles ausgestattet war. Natürlich, dann gibt's so Geschichten, wie die Kinder da das Auto zum Laufen bringen. Als ich natürlich diese alten Fahrzeuge da gesehen habe, da ging mir natürlich ein Herz auf, weil ich den Original Jurassic Park Film so großartig fand. Und aber das fand ist auch wieder so ein Quatsch. Natürlich, weißt du, ist das Quatsch. Da sind die Autos noch von vor 20 Jahren in der Garage und die bauen praktisch um diese verlassene Garage herum einen neuen Dino-Park. Das ist alles so, ich weiß, man soll sich drauf einlassen, aber, und ich weiß natürlich auch, warum sie das gemacht haben und so, aber weißt du, wenn du dann einmal anfängst, so diesen Film nicht mehr so richtig zu mögen, dann geht dir fast jede Szene auf den Sack. Genau. Weißt du, so wie das mit der Junge, jedes Mal, wenn der kleine Junge kam, war es für mich, da war es vorbei. Der ging mir nur noch auf den Sack. Ich habe immer gehofft, hoffentlich wird er gefressen. Natürlich wird er nicht gefressen. Ich fand es ein bisschen schade, dass Omar Sy ein bisschen wenig gezeigt wurde in dem Film. Das war der Farbige, der Kumpel von Chris Pratt, den ich lieben gelernt habe. Ja. Man sagt nicht Farbiger, der Schwarze. Dann der Schwarze. Der Schwarze? Der Schwarze. Oder der Schwarze. Nee, das sagt man nur zu Ulf Kirsten, ne? Das ist der Schwarze, nicht der Farbige, Chris. Er ist nicht farbig. Ja, weißt du ja nicht. Doch, ich sehe ihn vor mir gerade. Weißt du, was er unter seiner Hose für Farben hat? Obwohl, heute könnte es sein, dass er auch Regenbogenfarben da unten hat, ja. Ja, das ist bestimmt sein Profilbild, hat er auch mit so scheiß Regenbogenfarben da. Es ist der Schwarze. Omar Sy, das kennst du bestimmt aus Ziemlich beste Freunde. Ja, ein Film, den ich auch nicht gemocht habe. Den darf man ja, glaube ich, nicht schlecht finden. Das ist ein gesellschaftlich anerkannter Film. Der gesellschaftlich anerkannteste Film überhaupt. Ja, es ist halt auch wieder so ein Film, wo man sich dann hinstellen kann und sagen kann, na ja, ich bin so aufgeschlossen. Ich bin sehr aufgeschlossen, siehst du in meinem Twitter-Bild. Ja, aber die Witze... Ich sag mal so, ich habe den Film ja nie im Original gesehen, aber die Witze, die es in der deutschen Fassung gab, die waren richtig schlecht. Ja, absolut. Ich glaube, sie wären im Original vielleicht nur 1% besser. Auf jeden Fall, ich habe mich gefreut, als nach dem großen Erfolg von Ziemlich beste Freunde er so eine Hollywood-Karriere gestartet hat, weil ich den Typen sehr, sehr mag. Und es gab dann so einen Buddy-Film, so eine Buddy-Komödie mit ihm, die war nicht gut. Und jetzt halt Jurassic World, wo er ziemlich wenig zu sehen war. Und das fand ich ein bisschen schade. Wie war der in X-Men? Hast du das gesehen? Ich sehe gerade, dass er da mitgespielt hat. Oh, habe ich nicht. In Future of Day Tomorrow? Irgendwie. Vorgestern? Ja. Aber Zukunft ich nicht ist Vergangenheit. Zukunft ist Vergangenheit, genau. Days of Future Past, so hieß der. Also, weißt du nicht, okay. Ja, weil ich es gerade gesehen habe, dass er da mitmacht, ja. Ich finde, bei dem Film sieht man auch ganz klar, der Regisseur ist Colin Trevorrow. Der hat, ich kenne erst einen Film von ihm. Also einen muss ich noch gucken, diesen Safety Not Granted. Den soll man wohl unbedingt von ihm gesehen haben. Und Monsters. Das ist so ein kleiner Film. Ich glaube, $10 Millionen oder sowas hat er gekostet. Und der ist einfach nur brillant. Den musst du dir wirklich mal angucken. Der ist einfach nur brillant. Und ja, jetzt sein großes erstes Hollywood-Ding, gleich Jurassic World, eine der größten IPs, die es, glaube ich, in Hollywood überhaupt gibt. Jetzt ist es wohl aktuell die größte IP, die es in Hollywood gibt, denn erfolgreichster Film, wie es aussieht, also in diesem Jahr definitiv, erfolgreichstes Startwochenende aller Zeiten. Und ja, wie heißt der Regisseur nochmal von District 9? Ah ja, da habe ich neulich auch von dem Film gesehen. Der hat doch so einen skandinavischen Namen. Didi Hallervorden. Didi Hallervorden, a.k.a. Neil Blomkamp. Auch dessen großartigen Film District 9 ich geliebt habe. Und dann sein großes Blockbuster-Debüt mit Elysium, mit Matt Damon in dem Film. Das ist, finde ich, so eine kleine Parallele. Beide haben vorher keine Indie-Filme, weil ich finde auch so diese ganzen E3-Spiele da, diese, wo alle Leute sagen, das sind Indie-Spiele oder sowas, das sind für mich alles keine Independent-Spiele. Das ist einfach nur Spiele mit einem sehr, sehr kleinen Budget und so. Auf jeden Fall, Blomkamp und Trevorrow haben vorher Monsters und District 9 gemacht, zwei brillante Filme mit einem kleinen Budget, wo sie anscheinend komplett freie Hand gehabt haben, kreativ, haben den nächsten Schritt gemacht zu Hollywood und haben Jurassic World gemacht und Elysium, zwei absolute AAA-Blockbuster, die von ihren Studios mega gepusht wurden. Und da habe ich gemerkt, dass wohl anscheinend diese Maschinerie, die Studios so viel Macht haben, so viel Einfluss, dass dann am Ende einfach nur wieder der normale Hollywood-Einheitsbrei rauskommt. Also für mich ist, wenn du Neil Blomkamp erwähnst, noch mehr als Elysium ist für mich da Chappie der Benchmark, sag ich mal. Chappie war für mich einer der Katastrophenfilme dieses Jahres. Okay, den fand ich super. Echt? Ja. Oh nee, den fand ich nicht gut. Den fand ich sehr schön. Den fand ich schlechter als Elysium. Oh! Ja. Dann gehen ja heute unsere Meinungen auseinander stark. Kontrovers. Ja. Nee, also ich finde, das ist einfach schade so. Warum nicht einfach machen lassen? Und jetzt habe ich, oh, das kommt mir gerade in den Kopf. Dasselbe ist Kevin Owens bei NXT, Kevin Owens bei Raw. Kann er auch nicht mehr machen, was er will. Hat er auch nicht mehr freie Hand. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Umso mehr Geld da auch eine Rolle spielt, umso mehr Leute wollen da mitreden. Ist ja ganz normal. Kann ich auch verstehen. Aber ist das nicht schade? Ja, natürlich kann man das nicht verstehen. Aber ist das nicht schade? Bist du denn wirklich auch der Meinung, wie die großen Bosse der Studios, dass wenn die einfach machen würden, da am Ende weniger Leute reingehen würden? Nee, oder wollen die einfach nur ihre Hand drauf haben? Ich würde das als großer Produzent und als großer Boss genauso machen. Du willst doch... Die wollen so viel wie möglich Leute erreichen. Guck mal, der Erfolg von Jurassic World gibt allen denen recht, die gesagt haben, mach das mal lieber so und so. Absolut, du hast recht. Und was willst du da noch diskutieren? Und dasselbe ist, wenn du bei der WWE bleiben möchtest. Der Erfolg von Raw gibt den Leuten bei Raw recht. Wäre was anderes besser, würden die Leute was anderes gucken. Es ist aber offensichtlich die für viele beste Wrestling-Sendung im amerikanischen TV. Ja. Und ob wir das so finden oder nicht, ist mal nebensächlich. Aber offensichtlich scheint die Masse, der Durchschnitt, der Mainstream genau das zu wollen. Und ja, man kann sich dann darüber aufregen. Man kann einerseits sagen, ist geil, dass so ein Regisseur die Möglichkeit hat, mit einem fetten Budget sowas machen zu können. Und dafür müssen wir halt in Kauf nehmen, dass es nicht mehr ganz so, wie soll man sagen, also einfach so nicht mehr ganz so tricky zugeht, sage ich jetzt mal. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man halt einfach von der Story dann so ein paar Abstriche machen muss und dass es natürlich dann die berühmten Hollywood-Finals gibt und wirklich jedes Klischee abgedeckt wird, was man halt so in den letzten 60 Jahren vorgekaut bekommen hat. Das ist immer das Gleiche. Du hast natürlich absolut recht, aber kann man nicht meine leicht romantische, naive Sichtweise auch ein bisschen verstehen? Ja, aber wenn wir das so machen wollen, so läuft die Welt nicht, meinst du? Ja, wenn das so machen wollen, wie du das willst, dann gibt's halt schlecht animierte Dinosaurier wahrscheinlich. Das ist die Alternative, dass er sagt, okay, dann mache ich was Eigenes und dann sieht's halt nicht so geil aus. Ja. Es ist halt immer so. Ist immer so. Ach naja. Ja, ist auch scheißegal. Ich wollte noch sagen, ich habe gestern noch einen tollen, also jetzt muss ich weiter ausholen. Ja. Also erstmal sage ich habe gestern End of Watch gesehen. So, ich fand den Film super, End of Watch. Du hast ihn auch gesehen, fandst ihn nicht gut. Der ist mit. Na, ich fand ihn gut. Jake Gyllenhaal und Michael Pena gehen immer eigentlich, aber genau. Und ich fand ihn gut, muss ich echt sagen. Also kurz was zur Geschichte: Es sind zwei Cops in Los Angeles und Jake Gyllenhaal filmt da die ganze Zeit ja, sich selber bei der Arbeit und halt Michael Pena und die filmen halt ihre Einsätze und es scheint so, als ob sie da so einem Drogenkartell in die Quere kommen und ja, kriegen dann mit denen Probleme. So möchte ich es mal zusammenfassen, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern. Und ja, für so Samstagabend auf der Couch war das ein super Film. Ich weiß jetzt nicht, du hast ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Es könnte sein, dass hier wirklich der Ratschlag angebracht wäre, sich den Film auf Englisch anzugucken, weil ich weiß, weißt du, wie das ist, wenn sie dann so auch so Found-Footage-Filme auf Deutsch rüberbringen, passt der Ton irgendwie auch nicht zum Film und so. Mhm. Also der Ton hört sich professionell an, ist es aber mit so einer verwackelten Kamera gedreht und das funktioniert jetzt bei dem Film, glaube ich, auf Englisch besser. Deswegen habe ich mir auch auf Englisch angeguckt, als ich gesehen habe, dass es da halt so eine Wackelkamera gibt und sowas. Und da fand ich das schon sehr emotional, muss man sagen. Also das ja, kam gut an bei mir. Und warum habe ich diesen Film angeguckt? Weil ich am Freitag mir eine Doku angeguckt habe. Die nennt sich North Hollywood Bank Robbery Shootout. Hast du davon schon mal gehört? Noch nie. Alter, das ist der verrückteste Scheiß, den ich je gelesen habe. Also ich habe das noch schittiger als Doghouse. Nee, das ist ja kein Film. Ich erkläre erstmal. Diese North Hollywood Geschichte war folgendes. 1997 sind zwei Verrückte haben so eine Banküberfallserie gestartet und haben glaube ich schon zwei Banken oder so ausgeraubt, 1,5 Millionen Dollar erbeutet und dann wollten sie halt in North Hollywood die dritte Bank ausrauben. Die Typen waren so krass drauf, dass die sich selber Schutzanzüge gebastelt haben, die mit Titanplatten und Sonderstoff und alles Mögliche versehen waren, so dass normale Geschosse denen überhaupt nichts anhaben konnten. Also wenn du damit einen Revolver auf die geschossen hast, das ist halt abgeprallt oder stecken geblieben in der Kleidung und so. Die sind dann praktisch da rein und haben sich als Vorbild den Film Heat genommen. Kennst du Heat noch? Diese 8-Minuten-Regel und so? Ja, klar. Und genauso haben sie das auch gemacht. So, jetzt sind sie also in ihre dritte Bank rein und sie waren aber gewohnt, dass diese Bank of America immer irgendwie $750,000 im Tresor lagern hatte. Und da war es dann aber an diesem Tag nicht so. Sie hatten nur $350,000, deswegen hat sich das alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Außerdem kam durch Zufall eine Polizeistreife vorbei und sie konnten also nicht so flüchten, wie sie sonst geflüchtet sind. Das war aber das Ding, dass sie nicht nur, ich sag mal jetzt so fast Panzeruniformen anhatten, nein, die hatten auch die krassesten Waffen, die du dir so eigentlich vorstellen kannst. Also AK-47 und HK-91 und so, also wirklich Dinger, mit denen du ich glaube sogar so nicht Stahl, aber Blech, sage ich jetzt mal, aus großer Distanz gut durchschießen kannst und so. Und die Bullen in Los Angeles hatten damals keine automatischen Waffen. Mhm. Ja, das SWAT-Team schon, aber in den Autos selber gab es halt nur die scheiß Revolver und ein paar Pumpguns und sowas. Also waren die, obwohl sie natürlich viel mehr Bullen vor Ort hatten, die waren denen hoffnungslos unterlegen. Und dann gibt's jetzt ein Video. Es geht 20 Minuten, wie du halt siehst, wie die zwei Typen insgesamt, glaub, 1500 Schüsse abfeuern und einfach nur wie Geisteskranke um sich schießen. Und dann beginnen sie damit, sich langsam von der Bank zu entfernen und dem einen, da bleibt irgendwie eine Patronenkugel im Gewehr stecken, dann will er mit der Pistole weiterschießen, da bleibt dann auch was stecken und dann beim Versuch, die Pistole wieder in Gang zu setzen, schießt er sich selber dann die Birne weg. Das ist, echt? Ja, schießt sich selber die Birne weg. Der andere fährt erstmal weiter, überfällt dann noch einen Typen in seinem Auto und will das Auto von dem Typen klauen, aber der Typ war halt so schlau und hat den Schlüssel mitgenommen, dann liegt er da rum und dann liefern die sich da, also die Bullen und der letzte verbleibende Typ dann noch einen schönen Shootout. Also da geht's halt wirklich zur Sache wie bei Battlefield, muss man fast schon sagen. Ja. Und ich habe echt gedacht, Alter, leck mich am Arsch, wenn sowas hier bei uns in Deutschland passieren würde. Ja, also natürlich kommst du hier nicht so leicht an Waffen ran wie in den USA. Aber Naja, lass mich dich kurz unterbrechen. Zur Not wüsste ich, wen der sie zusammenbaut. Ja, vielleicht das. Aber dennoch. Ein wunderschön. Der hätte auf jeden Fall eine Review bei YouTube. Aber das Krasse ist halt, dass wenn du siehst, wie unterlegen die Bullen da waren einfach, ja, also die Typen, das sind halt zwei Typen, die automatische Waffen haben und da wirklich so Cops in L.A. mal ordentlich einheizen, muss man fast schon sagen. Also Kann ich die auf YouTube sehen? Oder was? Ja, ja, die Doku gibt's auf YouTube. Die heißt auch North Hollywood Bank Robbery Shootout. Ist eine dreiteilige Doku, geht insgesamt 45 Minuten. Und da wird es schön. Ja, dann gucke ich die heute noch. Ja, das Video an sich, das geht nur 20 Minuten, aber da wird's halt dann aufgedröselt und werden noch so ein paar Fakten geliefert und so. Ist das echt ein Footage oder wie? Auch, ja, diese 20 Minuten sind reines Footage und echtes Footage und die Doku ist halt gespickt mit nachgestellten Szenen und richtig gedrehten Szenen. Aber ich habe mir dann echt so gedacht, wie krass das wäre, wenn hier einer so eine Nummer abziehen würde. Ich meine, unsere Bullen wären da wahrscheinlich auch erstmal überfordert, ja. Aber das Hauptproblem ist natürlich in den USA, dass du da halt an Waffen kommst. Also das ist ja sowieso so absurd, wenn du die Leute in den USA über das Recht, eine Waffe zu besitzen, wenn du sie darüber sprechen hörst. Da dreht mir jedes Mal wirklich, also ein Magen auf halb acht. Das ist so absurd. Für mich ist so ein Vorfall wie da in North Hollywood der Beweis, dass du halt einfach keine Waffen verkaufen sollen. Dürfen solltest, weil genau dann sowas passiert, weil so Irre dann in Besitz solcher Waffen kommen. Und danach wurde auch noch irgendwie ein paar Sachen umgeändert, dass du nur noch eine bestimmte Anzahl an automatischen Waffen besitzen darfst und so, was halt lächerlich ist. Wenn die Waffen im Umlauf sind, dann gibt's halt genau sowas. Schön, ich habe gerade die Doku gefunden. Ja, die ist super, die muss man sich angucken und darauf. Wollen wir uns den Stress machen, die vielleicht irgendwie in die. Ja, die finden die da selber, die Vögel. North Hollywood Bank Robbery. Finden die selber. Ja, wirklich toll. Ja, End of Watch habe ich mir deswegen danach angeguckt, weil es halt auch da ziemlich zur Sache geht. Und ja, es war ein schönes Massaker-Wochenende. Ja, schön. Ich habe gestern Nacht um halb fünf, zu nach Hause gekommen sind, da habe ich mir nochmal Netflix angeschmissen und habe ich mir diese Werner Herzog, die erste Ausgabe von Im Todestrakt. Mhm. Kennst du das? Ja, ich glaube, ja. Im Todestrakt von Werner Herzog. Ach, ja, kenne ich, ja. Der auch das Voice-Over macht. Ich finde ja den Werner Herzog, dieses bedachte, aussezierte Sprechen, finde ich ja sehr gut. Ich glaube, es ist auch ein Psychopath, Werner Herzog. Ja, ich mag das nicht so. Ich glaube, mit dem ganzen Klaus Kinski zusammengearbeitet, dass das ein oder andere abgefährt. Wusstest du eigentlich, dass Werner Herzog mal angeschossen wurde bei einem Interview? Von Klaus Kinski? Nee, von irgendwem. Nee, das wusste ich nicht, aber von Klaus Kinski hätte ich es mir vorstellen können. Aber da hätte ich es ja auch nicht erzählt, weil es einfach normal wäre. Dann wäre es normal, genau. Im Todestrakt heißt die Geschichte, ist von 2010, zumindest die Interviews. Es sind fünf Interviews. Das erste mit Douglas Feldman, wird niemandem was sagen, hat mir auch nichts gesagt. Ich bin dann die letzten 10 Minuten bin ich ein bisschen eingenickt, weil es dann auch schon dann bald auch hell wurde und mir mein Gehirn wohl gesagt hat, jetzt kannst du vielleicht auch mal schlafen. Aber die halbe Stunde oder was, die ich da gesehen habe, das war wirklich unfassbar spannend, weil der Werner Herzog hat das Interview in dem Todestrakt mit diesem Douglas Feldman selbst geführt natürlich und es ist nur gestattet, eine Stunde pro Tag mit diesen Häftlingen in dem Todestrakt, die natürlich selbst ihr Okay geben müssen, dass es versendet wird, zu führen. Und das war so bizarr, denn du kannst dich bestimmt noch an diese Doku auf Watch Ever erinnern, von dem Kannibalen von Rothenburg. Ja. Sehr intelligenter Mann und sehr eloquenter Mann, wo du dir eigentlich nicht denkst, dass der Typ zwei Menschen, dass er seine eigene Frau erwürgt hat, she passed out in a old fashioned sleeper hold. So ist der Satz gefallen von dem. Warte mal, war das der Typ, der seine Opfer dann auch angezündet hat oder der die eine Frau angezündet hat? Genau. Woher kennst du den? Ja, ich habe die Doku auch geguckt. Ach so. Ja, der hat seine eigene Frau im Schwitzkasten getötet, die dann im Schlafzimmer in den Kleiderschrank reingezimmert hat und dann kam erstmal die ganze Familie über die nächsten Tage und er hat gesagt, ja, die ist da und da und so. Hat dann auch Panik bekommen und alles, war dann auf der Flucht und dann hat er davor schon mal einen Mord getätigt, wo er bei so einer Frau war, die er nackt irgendwie immer beobachtet hat und hat sich dann da irgendwie mal ins Haus geschlichen, wurde dann ertappt, hat sie auch getötet, hat ihr mit dem Hammer in den Schädel eingeschlagen und sie dann aufs Bett geworfen, das Bett angezündet. Das war die Frau. Ja, also ich erinnere mich daran und ich fand aber die Doku oder die Interviews oder das Interview, was ich gesehen habe, ich habe nur diesen einen Typen gesehen, das fand ich jetzt nicht so. Ich finde halt immer so, faszinierend ist vielleicht auch ein bisschen pervers, aber ey, da redet der Herzog mit so einem 1A kaputten Geisteskranken, der einfach keine Skrupel hat, dich verdammt nochmal zu töten. Und ganz normal und so. Und hat auch der Herzog am Anfang direkt gesagt, nur weil ich jetzt dieses Interview mit ihnen führe und mich für ihre Geschichte interessiere, heißt es nicht, dass ich sie mögen mag und so. Und da habe ich auch gedacht, oh, vielleicht wird er jetzt ein bisschen griffig, der Douglas. Nee, hat er gesagt, kann ich verstehen und so. Also. Aber weißt du, was mir da immer besser gefallen würde, es war ja so in dieser Doku, dass dann auch immer wieder so nachgespielte Szenen gebracht wurden und so. Das mag ich immer nicht so sehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt viel Podcasts höre. Ich würde es besser finden, es gibt einfach nur dieses Interview. Zwei Kameras oder von mir aus drei, um noch eine Totale zu haben und nur dieses Interview. Ich möchte den beiden nur zuhören. Ich möchte bei jedem Wort, das dieser Typ sagt, möchte ich denen praktisch in die Augen gucken können. Da wären wir vielleicht wieder bei Blomkamp und Trevorrow. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut für den Mainstream. Da brauchst du, glaube ich, auch ein bisschen Action fürs Auge. Ja, wahrscheinlich, klar. Also das denke ich auch. Aber so für mich. Also sonst bin ich da bei dir, ja. Die Stimme, eigentlich reicht nur die Stimme. Ich möchte nur die Stimme hören. Wie gesagt, das liegt bestimmt daran, dass ich halt so viel Podcasts höre, dass man sich dann da irgendwie so ein bisschen drauf spezialisiert hat, genauer auch hinzuhören, wenn jemand was sagt. Aber ich mag es halt auch, wenn ich den Leuten einfach nur ins Gesicht schauen kann und nicht immer wieder durch irgendwelche flashy Grafik und Pipapo von der eigentlichen Sache mehr abgelenkt werde, als es mir was bringt. Ja, weil ich kann mir in meinem Kopf selber ein Bild machen, wenn der Typ davon redet. Und zwar ein besseres, wenn ich ihn dabei sehe. Weißt du, weil das ist der Moment. Wenn da was nachgestellt wird, das ist immer so, ja, da wird mir halt sowas in den Kopf gepflanzt, so eine gewisse Vorstellung, die ich dann, ja, eigentlich selber ausfüllen könnte. Und das ist ja eigentlich immer das Geile, wenn du dir selber dann da Gedanken zu machen kannst. Sag mal jetzt kurz was anderes. Ja. Was ist mit dem Pocho los? Kommt der gerade irgendwie in die Spätpubertät? Was ist denn da los? Das ist eine richtige Feiermaus geworden. Ist eine Feiermaus? Ja. Der ist on the run. Der ist wild geworden, ist der. Aber wie kommt denn das? Das kommt durchs Counter-Strike-Spielen, ne? Ja, das ist einfach der beste Weg, um neue Leute kennenzulernen und dann auch endlich mal rauszukommen. Ja. Counter-Strike. Das scheint eine 1A-Single-Börse zu sein. Ja. Das gibt's ja nicht. Mich hätte gestern bei Battlefield auch eine Frau erledigt. Also, ist bestimmt schon häufiger passiert, aber da war es offensichtlich, denn die hieß Diane. Aber bestimmt eine schöne Frau. Mit Sicherheit. Doch. Ja. Mich töten nur schöne Frauen. Wollen wir kurz den Leuten erzählen, dass sie sich alle Battlefield Hardline kaufen sollen, mit uns in Squad jumpen sollen und dann einfach nur eine Stunde, anderthalb Fun haben sollen? Das muss man den Leuten ans Herz legen. Das ist mal ganz im Ernst. Die Reviews und auch diese ganzen Klugscheißer von der, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, Presse, Gaming-Presse, haben natürlich jetzt Battlefield Hardline nicht so abgefeiert. Haben natürlich der Singleplayer, haben wir beide jetzt schon realisiert, ist einfach nur Kokolores. Ich spiele ihn einfach nur, um ihn durchgespielt zu haben. Und du spielst ihn nur, weil du es kannst. Weil ich es kann, so. Absolut. Absolut. Ist ja auch so ein bisschen. Ich mach da so einen Speedrun. Das ist einfach so. Du bist wahrscheinlich so auch auf End of Watch gekommen, weil einfach dich die Singleplayer-Kampagne von Battlefield Hardline so angemacht hat, ne? Ja, genau. Das habe ich nebenbei noch gespielt, als ich End of Watch geguckt habe. Also Singleplayer-Kampagne ist Dreck. Ohne Frage, aber der Multiplayer, da werden jetzt wahrscheinlich die Hardcore-Battlefield-Puristen sagen, was, das ist doch völlig runtergedampft und diese aufgesetzten Blood-Money-Spielmodi und die es da alle gibt. Da sage ich, ja, geh mir nicht auf den Sack, das macht mega Bock. Dieses Blood-Money, da müssen wir uns auch mal ein bisschen reinnörden. Du bist ja ein großer Fan davon, ne? Ich fand Blood-Money super, ja. Ich finde Blood-Money super, ich finde Hotwire super, natürlich Team Deathmatch, finde ich großartig. Ich habe jetzt noch nicht Conquest in klein macht Bock. Ja, genau, wo man ja diese Punkte da ansteuern muss. Ja, sowas macht, also mir macht da alles Spaß. Das einzige Problem auf lange Sicht, was ich sehe, ist, dass die, also gerade wenn du viel Team Deathmatch spielst, sind zu wenig Maps da, die da zur Auswahl stehen, weil du bist im Endeffekt immer wieder in diesem Drogenlabor oder in dieser Haschplantage oder was das sein soll, da am Bahnhof halt, dann bist du Villa? Genau, da gibt's die Villa. Da gibt's halt also so zwei so Villa. Einmal da in Hollywood und einmal dann noch halt eine andere, die direkt da an diesem Strand ist. Und dann diese Everglades-Geschichte. Everglades, dann gibt's diese in der Wüste. Ja, aber in der Wüste sind wir nie, wenn wir Team Deathmatch spielen. Nee, da gibt's anscheinend keine kleine Variante von. Also man muss natürlich jetzt auch sagen, für alle Leute, die jetzt sagen, ja, man spielt doch Battlefield jetzt nicht wegen Team Deathmatch und auf kleinen Maps und so, wir machen das auf jeden Fall. weil wir es können und weil es einfach nur Bock macht. Ich finde Battlefield Hardline auf kleinen Maps oder mit diesen schnellen Spielmodi wie Conquest klein und ist auch, Blood Money ist auch auf kleinen Maps, ne? Ja, sehr kleine Maps. Da spielst du da in diesem ganz kleinen Gebiet mit dem Einkaufsladen und so. Das ist wirklich richtig krass. Und Team Deathmatch, das ist für mich der perfekte Hybrid zwischen Battlefield und Call of Duty. Für mich, ich war nie so der erfolgreiche Battlefield-Spieler, bei Battlefield 4 war ich nie so großartig. Bei Call of Duty war ich immer wirklich, kann man schon sagen, immer gut dabei. Und jetzt gibt's da so einen schönen Hybriden und das Hardline macht einfach Bock. Vor allen Dingen kannst du dich noch an diese eine Partie erinnern, wo wir beide schön die in einem Flur standen, der eine nach rechts geguckt, der andere nach links. Das hat so Bock gemacht. Ja, das finde ich super. Also ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, wenn du zu viert oder zu fünft bist und da wirklich als Squad agieren kannst, das ist natürlich richtig geil, wenn du da dich hinten absichern kannst und so und dann wirklich so miteinander das Spiel richtig spielen kannst. Das macht natürlich mega Fun. Allerdings muss man sagen, bei Team Deathmatch sind die Maps einfach zu klein und zu viel Gewusel, um da wirklich eine Strategie zu erarbeiten. Aber was du schon sagst, es ist halt perfekt anmachen, kurz eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden spielen. Für das ist es super. Und dann am Anfang, ich habe mir zeitgleich auch Destiny geholt, ist jetzt ein alter Hut, klar. Aber am Anfang dachte ich so, okay, Hardline scheint mich nicht so anzumachen, weil halt eben die Singleplayer-Kampagnen da nicht so besonders gut waren. Dachte ich zuerst, ich werde wahrscheinlich bei Destiny bleiben. Habe ich, seitdem ich Multiplayer spiele, nicht mehr angerührt, Destiny. Also weil dieser Multiplayer einfach, der ist genial. Ich brauche gerade nichts anderes. Und ich habe noch ein paar andere Spiele hier auf der Platte, die ich eigentlich weiterspielen will. Aber momentan, wenn ich anmache, nur Team Deathmatch Multiplayer bei Battlefield Hardline. Finde ich super. Tolle Spiel. Und ich glaube, das wird uns auch, das ist ja auch so eine kleiner Kniff von diesem What's Up Projekt, welches wir hier gerade machen, in der zweiten Ausgabe, dass wir da auch so ein bisschen dranbleiben. Ne? Also wir werden jetzt in den nächsten Wochen, sage ich jetzt erstmal nur, mit Sicherheit auch nochmal über Hardline sprechen. Vielleicht kaufen wir uns ja auch ein DLC, man weiß es ja nie. Und dasselbe natürlich jetzt auch bei Batman. Batman Arkham Knight. Da habe ich jetzt irgendwie erst ein paar Minuten reingespielt und ist natürlich, die kennt natürlich jeder die ersten Minuten, das ist brillant. Aber auch das werde ich jetzt so ein bisschen begleiten, auch in diesem Podcast. Ich habe ja auch diese zwei DLCs, die mir da mit reingestoppt wurden, da dieses Harley Quinn-Ding und dann dieses Scarecrow-Teil, was Sony-exklusiv ist und so, das werde ich mir auch alles mal angucken. Aber da werde ich jetzt auch so die nächsten Ausgaben immer so ein bisschen meine Eindrücke von preisgeben, wie man da aktuell so, wie der aktuelle Stand ist. Und Ich habe ja noch bis zum 4.7. Zeit, vielleicht schlage ich noch bei dieser Mediamarkt 3 für 2 Aktion zu und hole mir Batman, obwohl ich momentan echt eher auf dem Kopfhörer-Trip bin, dass ich mir da wirklich für 80 Euro mal so eine Muschel zulege, um nicht immer mit diesem, dieser Drecksknopf da im Ohr, der ist unerträglich. Ja, das ist natürlich schon eine Anschaffung, die muss man eigentlich machen. Die machst du halt einmal. Ich meine, für mich steht fest, dass ich die PS4 nicht mehr hergebe. Könnte schon sein, dass ich irgendwann mal noch eine Xbox hole, klar. Deswegen wird es dann wahrscheinlich auch ein Headset sein, dass das für beide Konsolen zu benutzen ist, weil ich glaube, das reine PlayStation 4 Headset wird wahrscheinlich nicht auf der Xbox One funktionieren, diese kabellose Geschichte. Deswegen, wird es wahrscheinlich irgendwas von Turtle Beach sein, was ich mir da dann zulegen würde. Also gerade wenn du Battlefield spielst, finde ich, und das, was man so auch mitbekommt, ist das wirklich das A und O. Und ich habe das ja mit den Sennheiser Kopfhörern gespielt, die halt kein Mikrofon haben, sondern nur Ohrmuscheln sind. Und das sind 180 Euro Kopfhörer und das macht schon nochmal einen Unterschied. Also es ist zu empfehlen, da mal ein paar Euro auszugeben, glaube ich. Absolut. Mir ist übrigens eins noch bei der E3 aufgefallen, was nicht angekündigt wurde, wo ich an dich dann denken muss, es wurde kein Mafia 3 von 2K angekündigt. Ja, es wurde kurz davor mal gerüchtet, dass es das jetzt dann doch geben soll, aber ganz ehrlich, die Gerüchte gibt's ja jetzt gefühlt schon seit 2, 3, 4 Jahren. Oder wie lange geht das jetzt schon mit Mafia 3? Ja, so 3 Jahre bestimmt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Andererseits, wenn ich eins gelernt habe in dieser Spielewelt, ist, dass man sollte sich da nicht zu viele Hoffnungen machen, auch wenn das Spiel dann rauskommt. Meistens sind die Spiele, auf die du so lange warten musst, eher eine Enttäuschung. Ja, natürlich, alle PC-Spieler kotzen das natürlich ab, wenn ich das sage, aber Batman ist das, was geworden, was ich mir dachte. Also, es ist ein großartiges Spiel, sieht toll aus und die Spielmechanik ist natürlich 1A. Das ist auch ein Skandal. Also das ist echt so unfassbar, dass das. Das erste Mal in der Videospielgeschichte, dass ein Spiel zurückgezogen wurde. Batman Arkham Knight hatte in den ersten 1-2 Tagen auf Steam 6.000 negativen Bewertungen. Und ich finde es so erschreckend, dass sowas passieren kann. Also dass dass es da nicht genügend Qualitätskontrolle gibt, dass weil so wie es aussieht, wenn ich das richtig verstanden habe, war der Plan ja folgender, dass man das mit dem Day One Patch schon irgendwie richten kann. Mhm. Und dann hat man aber festgestellt, okay, mit dem Day One Patch wird's nix, vielleicht kriegt man es in einer Woche hin, auch nicht so richtig, da ist die Portierung uns nicht so richtig gut gelungen. Und dann wiederum habe ich mich so ein bisschen informiert darüber und habe festgestellt, dass das Problem wohl ist, bei den alten Konsolen war die Lead-Plattform immer der PC. Und dann die 360. Und da liefen die Portierungen dann ein bisschen reibungsloser. Und jetzt, dadurch, dass die PS4 die Lead-Plattform ist, sei wohl die Portierung schwieriger auf PC. Und deswegen hätte man damit so viele Probleme. Denn wie hieß es nochmal? Man hat doch zuletzt auch schon so Probleme gehabt mit irgendeinem Spiel auf dem PC. Was war denn das nochmal? Das habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Auf dem PC? Ja, da gab es dann auch eine VÖ auf dem PC, die dann auch in die Hose ging. Weiß gar nicht mehr, was das war. Also zum einen war natürlich, aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil es war für die Wii natürlich mit Project Cars das Riesenproblem, dass die das nicht richtig auf die Wii zum Laufen bekommen. Ja, den zweiten Teil haben sie jetzt gar nicht für die Wii U angekündigt. Ja, zu Recht also wahrscheinlich. Gesagt, es gab auch noch einen PC-Titel, der nicht so gut lief. Und da gab es auch die Begründung, oder wurde die Begründung herangezogen, liegt daran, dass die PS4 jetzt die Lead-Plattform ist und es halt nicht so einfach ist mit der Portierung. Natürlich für die PS4-User scheißegal, aber für den Rest denken sich wahrscheinlich, es war schöner, als noch die Xbox die Lead-Plattform war. Ja, ich gehe davon aus, dass sich das dann irgendwann auch einpendelt, dass es halt jetzt am Anfang da noch ein paar Probleme gibt, aber irgendwann wird sich das einpendeln. Aber das geht natürlich nicht, weil für Warner Brothers und auch für Rocksteady ist es natürlich ein riesen Imageverlust, obwohl die nichts dafür können, sage ich jetzt genau, mal. Genau, das ist ja so ein externes Studio, was immer Spiele importiert. Ja, nee, Quatsch, importiert. Ja. Portiert. Die haben das schon bei vielen Spielen gemacht, das ist ja das Verwunderliche. Und da scheint es ja dann irgendwie das Problem zu geben, dass es dann wirklich zeitlich nicht so richtig hingehauen hat, weil es scheint ja so, als ob die das eigentlich drauf hatten und sowas immer gut abgeliefert haben und nur bei diesem Spiel haben sie es irgendwie nicht hinbekommen. Und dann muss ja trotzdem irgendjemand bei Warner Brothers gesagt haben, scheißegal, wir hauen das Ding jetzt raus. Genau, das ist, finde ich, auch das Absurde, dass es irgendwen gab bei Warner Brothers, der gesagt hat, komm, Leute, das Ding muss raus. Und dieser Typ wird natürlich hundertprozentig wieder Druck von irgendeiner Aktiengesellschaft oder Aktionären gehabt haben, das Ding muss an dem Tag aber unbedingt raus. Und haben sie natürlich allen Wert auf den Day-One-Patch gelegt. Und das ging natürlich mega nach hinten los. Ich wundere mich dann halt auch, dieses Spiel stand ja unter keinem guten Stern, muss man fast schon sagen. Ich weiß noch, dass kurz bevor das Spiel dann rauskam, haben sie da auch noch diese Edition mit dem Batmobil gestoppt. Genau, weil das Batmobil so qualitativ scheiße war. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, werden sie das ja irgendwie überprüft haben und wenn sie Zeit hatten, dieses blöde Auto auszuprobieren, werden sie ja wohl das Spiel erst recht überprüft haben. Weißt du, das sind ja Bugs, oder da kann man ja fast schon nicht mehr von Bugs reden, das Spiel läuft halt einfach nicht. Da kannst du nicht davon reden, das passiert jetzt hier von 100 Fällen bei 3 oder so. Nee, das scheint bei jedem Probleme zu geben. Also das ist eigentlich echt der Hammer, was da abgeht. Das ist echt schon krass, ja, absolut. Ja. Aber macht dich auch schon an das Spiel, oder? Absolut, wenn ich jetzt nicht vor der Wahl stehen würde, mir einen Kopfhörer zu kaufen, dann hätte ich bei dieser 3-für-2 Aktion zugeschlagen und hätte mir halt Batman, GTA 5 und was war es noch, irgendwas anderes habe ich mir auch noch ausgesucht, hätte ich mir dann geholt, aber lass die Finger vom Witcher. Oh. Ja, ich hätte mir aber, glaube ich, schon den Witcher geholt, einfach um es mal zu spielen. Und da machst du halt nichts Falsches, verkaufst du halt dann wieder oder gibst ab bei GameStop oder so. Ich hätte es halt einfach mal gern gespielt und diese Spielewelt auch mal miterlebt. Diese große Spiel, das ist das, was für mich so unglaublich ist, dass du so eine große Spielewelt haben sollst, muss man sagen. Mhm. Und die sollte aber trotzdem nicht langweilig sein. Also mir geht's ja selbst bei Mittelerde schon so, dass es mir dann irgendwann mal auf den Sack geht, immer wieder diese bekloppten Orks da und Und das soll ja wohl beim Witcher besser gelöst sein. Und ja, hätte ich schon mal gern ausprobiert. Vielleicht mache ich es auch noch. Mal sehen. Ach, ja. Ja. Aber wir hatten noch ein anderes drittes Spiel. Wie ein anderes drittes Spiel? Was zur Debatte stand, was du dir holst. Was war denn das? Ja, aber nicht für die 60 Euro. Da gab es sonst nichts mehr. Project Cars war natürlich noch, aber ja, brauche ich ein Lenkrad. Ja, und gute Lenkräder sind so teuer, da kaufe ich mir lieber einen Kopfhörer. Dann habe ich noch die PlayStation Plus Edition von Drive Club gespielt. Ah, okay. Ja. Ja? Willst du was sagen dazu? Ja, will ich noch kurz sagen. Ich muss aber erstmal hier in den Chat lesen. Ja, ich habe nur geschrieben, dass wir jetzt bei einer Stunde sind. Ich weiß. Okay. Dann machen wir noch kurz die PlayStation Plus Variante. Ich finde es natürlich schade, dass es noch keine Online-Battles gibt, keine Online-Rennen. Das stimmt mich ein wenig trübe, aber nichtsdestotrotz macht es Spaß. Du hast ja gesagt, Drive Club macht nur Spaß, wenn du es wirklich online gegen andere Leute spielst. Also aber ich habe es mir im Dezember geholt und habe es auch relativ viel gespielt. Und ja, macht dann auch dann und wann mal Spaß, damit ein paar Autos rumzudüsen, gar keine Frage. Aber das sieht toll aus. Ja, das nutzt sich dann relativ schnell ab. Hast du dich dran satt gesehen und ja, passt dann schon, sage ich jetzt mal. Aber was halt geil war, gegen andere zu fahren, das hat mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, dass ich die Strecken, die es da gibt, nicht ganz so geil finde. Da macht mir Project Cars eigentlich, ja, macht mich mehr an, was die Strecken und so angeht. Ja, es ist ein gutes, es ist ein okayes Spiel. Für geschenkt würde ich es natürlich auf jeden Fall nehmen. Und selbst für 20 Euro würde ich mir die Vollversion holen, sollte einer keine PlayStation Plus Mitgliedschaft haben oder so. Da macht man jetzt nichts falsch, aber ich kann jetzt sagen, immer wenn ich dieses Spiel gespielt habe, ist es auch einmal offline gegangen. Selbst jetzt noch. Und das geht halt gar nicht. Also ich werde dann noch ein bisschen dranbleiben, werde dann noch das ein oder andere Level mich hocharbeiten und ich habe deinen Ghost schon geschlagen. Ich bin nämlich deinem Club beigetreten. Ja, super. Ich bin deinem Drive Club beigetreten und habe schon in der ersten Strecke habe ich deinen Ghost geschlagen. Ich weiß ja nicht, wie oft ich die Strecke gefahren bin. Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich nur einmal oder so. Nichtsdestotrotz habe ich ihn geschlagen. Ja, das ist zum Beispiel, was mich bei Drive Club auch so ein bisschen nervt, dass du nicht direkt gegen jemanden fahren kannst. Einfach so, hier kommen wir beide, machen ein Rennen. Das ist mir bis jetzt jedenfalls nicht gelungen. Vielleicht finden wir es noch raus. Ja, aber das kommt doch noch, oder nicht? Ja, ich hoffe es, dass es, wenn ihr dann mit eurer PlayStation Plus Version da am Start seid, dass das dann irgendwann auch freigeschalten wird, dass man online 1-gegen-1 richtig fahren kann. Aber ich glaube nicht. Müssen wir ausprobieren, bevor wir da jetzt rumspekulieren. PlayStation Now in Deutschland, hast du Bock oder nicht? Das ist ja diese Spielegeschichte, dass ich Streaming-Ding. Ja, es kommt halt auf die Titel drauf an. Ich meine, wenn du halt die EA-Geschichte siehst, da denke ich mir halt so, ja, ist okay, aber mal abwarten. Ich muss auf die Titel, wie gesagt, warten, was da so dabei ist. Was soll es kosten im Monat? Ich weiß es nicht, ein Zehner oder sowas? Ja, wenn die Titel gut sind, ist ein Zehner okay. Oder mehr? Ja, es ist halt immer die Frage, was bekomme ich für meinen Zehner? Und 45 US-Dollar für 3 Monate. Okay, dann musst du halt auch die Zeit haben, so viele Spiele zu spielen, damit es sich für dich lohnt. Ja. Ich glaube, das zieht ja eher auch so ein bisschen auf die Indie-Leute ab, oder? Nicht so sehr auf die großen Titel. Na wieso, du kannst die alten PS3-Kamellen und sowas alles zocken. Und das Ich finde das schon, ja, weiß ich nicht, auch die ganzen Indies, diese ganze Arzi-Fazi-Kacke, die finde ich ja sowieso ein bisschen übertrieben, in your face. Guckt mal, ich spiele nicht nur Call of Duty, ich spiele nicht nur GTA, ich spiele auch ReCore oder Ori and the Blind Forest oder Cuphead. Ich bin nämlich so smart und anders als ihr. Also das geht mir so diese Artifazika geht mir ein bisschen auf den Sack, aber ich finde das ganz geil, so einfach mal. Du kannst ja dann auch wahrscheinlich in neue Spiele reinzocken, einfach mal. Ohne dass du sie direkt 75 GB runterladen musst. Für das ist es natürlich nicht schlecht, aber da muss man abwarten. Welche Titel sind dabei und was kostet's? Ja. Hier in Deutschland. Ja. Gut, schön. Das war schön mit dir. Ja, mit dir aber auch. Schön war's gewesen. Ja. Ich gehe jetzt mir meine Haut wieder eincremen, weil ich so rot geworden bin. Das ist wirklich unglaublich, ja. Und dabei hatte ich noch so schöne Hochzeitsgeschichten hier. Aber naja. Ja, die musst du fürs nächste Mal dir aufsparen. Laufen ja nicht weg. Im Gegenteil, es werden sogar noch mehr. Ach, 1. August geht schon wieder weiter. Next Stop Wedding. Wedding Crasher. Ist dein Name. Ich bedanke mich, Ricky, bei dir. Recht herzlich. Ich auch. Tschüssi. Tschüss.